Der Weltraum. Unendliche Weiten. So hörte es sich 1966 an, als Captain Kirk und seine Besatzung von 400 Frauen und Männern erstmals in den Weltraum abhoben. Und diese Besatzung war für die Verhältnisse der 60er Jahre ein äußerst bunter Haufen. Pavel Tschekov. Aus Russland. Hikaru Zulu. Aus Japan und Lieutenant Uhura. Mit afrikanischen Wurzeln. Unter dem Amerikaner Kirk kommen alle friedlich zusammen. Die ehemaligen Feinde, die Japaner, die aktuellen Feinde, die Russen und die teilweise immer noch unter der Rassentrennung leidenden Schwarzen. Ja, aber Star Trek war eigentlich so die utopische Idee von Anfang an ein zentraler Punkt. Andreas Rauscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Filmwissenschaft der Universität Mainz. Das war etwas, was der Produzent und Erfinder der Serie Gene Roddenberry besonders stark betonen wollte. Und als eine Art symbolisches Raumschiff Völkerfreundschaft waren alle möglichen verschiedenen ethnischen Gruppen auf der Enterprise vertreten. Er erzählte in einem Interview 1991, kurz vor seinem Tod, dass die Sender damals keine zu aktuellen Zeitbezüge haben wollten. Ihn interessierte der Vietnamkrieg, der Ost-West-Konflikt, die Bürgerrechtsbewegung. Das waren alles Themen, die er aufbereiten wollte. Und da das Format Science Fiction wählte, ließ ihn der Sender passieren. Die Feinde im All waren vor allem die Klingonen. Ein Volk archaischer und weniger zivilisierter Wesen, die in einigen Zügen an die Vorstellungen, die damals und heute von Russen kursieren, erinnern. Wir sind stärker als ihr. Ihr habt versucht, uns einzuengen, uns lebensnotwendige Güter abgeschnitten und unseren Handel gedrosselt. Der Ton in diesem kalten Krieg im All ist unversöhnlich, bis im All und auf der Erde die Perestroika einsetzt. Einige meinen, diese Zukunft wäre das Ende der Geschichte. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Menschheit darf wieder hoffen. Und weil die alten Garden nun tatsächlich so sehr ihre Zeit überlebt zu haben scheinen, muss eine neue Generation her. Die Next Generation. Fortan heißt der Kapitän des neuen Raumschiffs Enterprise Jean-Luc Picard. Er kämpft nicht, er forscht. Als Vertreter der Vereinigten Föderation der Planeten, eine Art UNO der Sterne, stellt er sich philosophisch-ethischen Grundfragen in der Begegnung mit dem Unbekannten. Schöne neue Welt. Ohne Krieg, ohne Not und ohne Geld. Aber der Völkermord von Ruanda, die Balkankriege und der Nahostkonflikt haben gezeigt, dass das Ende des großen Kalten Krieges nicht das Ende von Krieg, Gewalt und Elend schlechthin waren. Und Star Trek hat diese Lektion mitgelernt. Das war dann eigentlich eine Sache, die hauptsächlich in den 90ern kam. Also der ganze Zweifel an Fortschrittsglauben. Und da aktualisierte Star Trek eigentlich sehr geschickt die eigene Formel, indem man die ganze Skepsis und die ganzen Zweifel in das Serienkonzept selbst mit aufnahm. Und so entstand in diesen kritischen 90er Jahren die Serie Deep Space Nine. Hier ist der Ort der Handlung kein Raumschiff, sondern eine Station. Einerseits ist sie ein Ort, an dem zwielichtige Händler Geschäfte machen. Weißt du, Waffen sind eine Wachstumsbranche. Andererseits gerät die Station ins Zentrum eines Krieges zwischen verschiedenen Parteien. Entgegen der klaren Aufteilung in Ost und West in der alten Serie aus den 60ern entsteht hier ein kompliziertes Geflecht aus Parteien und Allianzen. Die neueste Serie Star Trek ist zwischen 2001 und 2005 entstanden. Sie widmet sich entsprechend ausgiebig dem globalen Kriegszustand, der durch den Krieg gegen den Terror seither gilt, und den Konsequenzen, die daraus erwachsen sind. So wendet die zentrale Figur der Serie, Captain Archer, in einer Folge Foltermethoden an, um an Informationen seiner Gegner zu kommen. Diese Luftschleuse hat eine Dekompressionsrate von 0,5 Atmosphären pro Minute. Sie fangen jetzt besser an zu reden, denn in etwa 40 Sekunden werden Sie das nicht mehr können. Am Anfang waren gerade einige Fans auch abgestoßen von Captain Archer, weil er zu stark an die Bush-Mentalität erinnert. Aber dann war das Interessante, dass man gleich schon wieder eine Dialektik in die Serie einbrachte, in dem seine erste Offizierin Vulkanierin war. Und diese vertreten dann teilweise fast die Position, wie es in den 2000er Jahren von manchen europäischen Seiten herkam. Der neue Star Trek-Film, der in dieser Woche in den Kinos anläuft, bricht ein Stück weit mit dieser Tradition. Aktuelle Themen wie die Wirtschaftskrise, die Verschlechterung der Sicherheitslage in Pakistan und Afghanistan oder die Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels werden nicht direkt angesprochen. Andererseits bewegt sich der Film im Kontext der alten Serie Raumschiff Enterprise und verweist damit auf den Geist der 60er Jahre. Die alte Star Trek-Serie war ja noch sehr stark von der Kennedy-Ära und der Aufbruchsstimmung damals geprägt. Jetzt hat man es durchaus wieder ähnlich mit Obama und den ganzen Yes-We-Can-Ansätzen. Das ist natürlich eine Sache, die sehr gut mit der Reaktivierung der alten Star Trek Crew einhergeht.